Klassisches Beispiel für UK Britpop, die aktuellen Klänge von The Prodigy. Diese Gruppe hat sich vom frühen Hip-Hop der 80er Jahre inspirieren lassen und ihren eigenen Sound daraus gebastelt. Dieses Stück Diesel Power, das sich auf dem Soundtrack zum Film The Dancer findet, ist so eine Art Hommage an die Wurzeln von The Prodigy, aber dennoch aktuell. Bevor es weitergeht mit aktuellen Klängen aus dem Reich des Britpop, möchte ich zurückgehen in die frühen Jahre. Wir schreiben Ende der 80er, das Hip-Hop-Geschehen ist wie heute noch dominiert mit Namen aus den USA. Die vielen schwarzen Kids, die in London leben und deren Eltern aus Jamaika oder den sogenannten West Indies stammen, entdecken Hip-Hop als ihr Lebensgefühl, machen aber etwas total anderes daraus. Zum Beispiel die Kids aus der Bronx, also machen zum Beispiel etwas ganz anderes daraus als zum Beispiel die Kids aus der Bronx. UK Hip-Hop löst sich schnell von seinen Vorbildern und wird etwas Eigenes, Verschrobenes und äußerst Kreatives. Ein gutes Beispiel ist die Maxi von Silver Bullet, der seinen Plattenvertrag bei einer Show gewann, bei dem er anrufen konnte und übers Telefon seine Rap-Künste beweisen konnte. Schon damals hatte Silver Bullet seine Maschinengewehr-Raps parat und konnte die Jury, also die Hörer dieser Radiosendung, überzeugen. So kam 1989 eine der interessantesten Singles des Brit-Hop auf den Markt, 20 Seconds to Comply, Rap-Wahnsinn über 6 Minuten. Hier ist Silver Bullet.